Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 24 zum Tor der Toten. Man war von Isengard aufgebrochen. Das kleine Gefolge König Theodens bestand aus 26 Reitern auf 24 Pferden, denn Gimli saß hinter Legolas und Merry vor Aragorn. Sie ritten rasch durch die Nacht. Kaum hatten sie die Hügelgräber hinter sich gelassen, kam ein Reiter der Nachhut nach vorn gesprengt und meldete dem König, dass Fremde hinter ihnen seien. Halt! Halt! Wer reitet da in Rohan? Rohan? Sagtet ihr Rohan? Das ist frohe Botschaft. Doch in König Theodens Reich reitet niemand ohne Erlaubnis. Wer seid ihr? Halbarad Dunadan, Waldläufer des Nordens bin ich. Wir suchen Aragorn. Und ihn habt ihr auch gefunden. Halbarad, mein Freund. Von allen Freuden ist das, die am wenigsten erwartete. 30 Reiter und die Brüder Eladan und Elro hier bringe ich mit. Und was trägst du da für eine Stange statt eines Speers? Es ist ein Geschenk für dich von Arwen, der Herrin von Bruchtal. Sie sendet dir Botschaft. Hier, lies. Die Tage sind nun kurz. Entweder unsere Hoffnung erfüllt sich, oder alle Hoffnung endet. Daher sende ich dir, was ich für dich gemacht habe. Lebe wohl, Elbenstein. Nun weiß ich, was du da trägst. Trage es noch eine Weile für mich, Halbarad. Merry stand neben Gimli und Legolas und sah zu aus der Ferne. Warum ist Aragorn Sippe gekommen? Vielleicht hat Gandalf sie geschickt. Nein. Arwen, Elronds Tochter, die Herrin von Bruchtal. Sie hat in Aragorns Herz gelesen. Der König war froh über die Verstärkung. Aber alle ritten weiter, denn sie waren in Eile. Die Nacht war weit vorgeschritten, als sie wieder zur Hornburg kamen. Dort sollten sie sich niederlegen und eine kurze Weile ruhen. Am nächsten Morgen ging sie in die Halle der Burg, wo der König sie schon erwartete. Er ließ einen Stuhl neben sich stellen und winkte Merry. Es ist nicht so, wie ich es gerne hätte, Merry. Denn dies hier hat wenig Ähnlichkeit mit meinem schönen Haus in Edoras. Und Frodo, dein Freund, hätte auch dabei sein sollen. Doch komm, iss und trink. Und dann sollst du mit mir reiten. Darf ich? Ich dachte schon, ich wäre jedermann im Wege. Aber ich würde gern alles tun, was ich kann. Daran zweifle ich nicht, Merry. Ich habe ein gutes Bergpony für dich fertig machen lassen, denn ich will auf Bergpfaden reiten und nicht in der Ebene. Und so über Dunhaag, wo Frau Eowyn mich erwartet, nach Edoras kommen. Du sollst mein Knappe sein, wenn du willst. Ein Schwert habe ich dafür, Herr König. Empfangt meine Dienste. Und so wurde der Hobbit Merry zum Knappen von Rohan geweiht. Und er war überglücklich darüber und küsste dem alten König die Hand. Der König und seine Mannen, Merry an seiner Seite, verließen die Tafel und gingen vom Tor der Burg hinunter zum Platz, auf dem die Reiter sich versammelt hatten. Es würde eine große Schar sein, die nach Edoras ritt. Nur eine kleine Besatzung sollte hier bleiben, auf der Burg. Der König bestieg sein Ross Schneemähne und Merry saß neben ihm auf seinem Pony Stibber. Da kam Eomir aus dem Tor und Aragorn war bei ihm und Halbarad, der den großen, schwarzen, fest zusammengerollten Stab trug. Hinter ihnen gingen Legolas und Gimli. Aber Merry hatte nur Augen für Aragorn. So auffällig war die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war. Düster und grau war sein Gesicht. Ich bin sehr beunruhigt, Herr. Seltsame Worte habe ich gehört und sehe neue Gefahren. Ich fürchte, ich muss meinen Entschluss ändern. Wie lange wird es dauern, bis ihr nach Dunhaag kommt? Vor der Nacht des dritten Tages sollten wir die Feste erreichen. Es wird eine Nacht nach Vollmond sein. Und die Heerschau, die der König befohlen hat, wird am Tag danach abgehalten. Schneller können wir die Streitmacht von Rohan nicht sammeln. Dann muss ich, mit eurer Erlaubnis, Herr, für mich und meine Sippe andere Wege einschlagen. Ich will auf dem schnellsten Weg nach Osten reiten. Zu den Pfaden der Toten. Zu den Pfaden der Toten? Wenn es diese Pfade gibt, dann ist ihr Tor in Dunharg. Aber kein Lebender darf es durchschreiten. Wehe, Aragorn, mein Freund. Es ist wenig wahrscheinlich, dass wir uns jemals unter der Sonne wiedersehen. Diesen Weg werde ich dennoch nehmen. Aber das sage ich euch, Eomer. In der Schlacht werden wir uns wieder treffen. Und wenn alle Heere von Mordor zwischen uns stehen sollten. Ihr werdet tun, was ihr wünscht, Aragorn. Vielleicht ist es euer Schicksal, seltsame Pfade zu beschreiten. Dieser Abschied betrübt mich. Meine Stärke wird dadurch verringert. Lebt wohl. Lebt wohl, Herr. Reitet großem Ruhm entgegen. Lebt wohl, Merry. Lebt wohl. Auf Wiedersehen. In der Burg saß Aragorn schweigend am Tisch, während Gimli und Legolas ihn erwartungsvoll anschauten. Komm, sprich und schüttle den Schatten ab, der dein Gesicht verdüstert. Was ist seit dem Morgengrauen geschehen? Ein Kampf, der für meinen Teil schrecklicher war als die Schlacht um die Hornburg. Ich habe in den Stein von Orthanc geblickt. Wie konntest du in diesen verfluchten Zauberstein blicken? Selbst Gandalf fürchtete diese Begegnung. Vergiss, mit wem du sprichst, Gimli. Nein, Freunde, ich bin der rechtmäßige Besitzer des Steins und habe auch die Kraft, ihn zu gebrauchen. Die Kraft reichte. Knapp. Zum Schluss unterwarf ich den Stein meinem Willen. Und er erblickte mich. Zu erfahren, dass ich lebe, war ein Schlag für sein Herz. Sauron hat Isildur und Elendils Schwert nicht vergessen. So mächtig ist er noch nicht, dass er über Angst erhaben wäre. Wir dürfen nicht warten, bis er zuschlägt. Im Stein sah ich eine ernste Gefahr von Süden her über Gondor kommen, die starke Kräfte von Minas Tirits Verteidigung abziehen wird. Wenn nicht rasch ein Gegenschlag geführt wird, schätze ich, dass die Stadt in 10 Tagen verloren sein wird. Welche Hilfe könnten wir ihr senden? Keine. Ich selbst muss gehen. Aber es gibt nur einen Weg übers Gebirge, der mich zu den Küstenländern bringt. Das sind die Pfade der Toten. Das klingt unheimlich. Lebende sind diesen Weg niemals gegangen. Aber in dieser dunklen Stunde kann Isildurs Erbe ihn benutzen. Hör zu. Das ist die Botschaft, die mir Elronds Söhne bringen von ihrem Vater in Bruchtal, dem kundigsten in der alten Überlieferung. Sagt Aragorn, er solle der Worte des Sehers gedenken und der Pfade der Toten. Und wie lauten die Worte des Sehers? Die Toten erwachen. Am Stein von Erech stehen sie wieder, denn die Stunde der Wortbrüchigen ist da. Und sie hören das Horn hallen. Wessen Horn? Wer wird sie rufen, das vergessene Volk, im grauen Zwielicht? Der Erbe des Mannes, dem einst sie schworen, von Norden naht er. Was bedeutet das? Mit dem Eid, den sie gebrochen haben, hatten sie geschworen, gegen Sauron zu kämpfen. Jetzt müssen sie kämpfen, wenn sie erlöst werden wollen. Ich hoffe, das vergessene Volk hat nicht vergessen, wie man kämpft. Isildur legt einen Fluch auf sie, niemals Ruhe zu finden, bis der Eid erfüllt ist. Der Schrecken der schlaflosen Toten liegt über dem Berg Erech und allen Orten, wo dieses Volk weilt. Und diesen Weg muss ich gehen. Auf zum Stein von Erech. komme mit, wer will. Sam Gamgee musste Frodo finden. Er war an Kankras Lager vorbeigeschlichen, hatte mit Hilfe des Rings und der Fiole die enge Schlucht durchquert und sah jetzt draußen den Orkturm der Festung vor sich liegen. Immer wenn er den Ring aufsetzte, merkte er, dass zwar sein Gehör sich verschärfte, dass aber seine Augen schwächer wurden. So überschritt er die Grenze nach Mordor und erblickte den Turm von Cirith Ungol in all seiner Macht. Als Sam diese Feste sah, begriff er, dass sie nicht dafür gebaut worden war, Feinde von Mordor fernzuhalten, sondern um sie drinnen festzuhalten. In der Ferne sah er den Schicksalsberg und sein Leuchten beschien die Felswände, dass sie aussahen, als seien sie mit Blut getränkt. Je näher der Ring den großen Schmelzöfen kam, wo er in grauer Vorzeit geschmiedet worden war, desto mehr wuchs seine Macht und er wurde unbezähmbarer und war nur noch durch einen starken Willen zu beherrschen. Schon führte der Ring ihn in Versuchung. Hirngespinste tauchten auf. Er sah Sam, den Großen, den Helden des Zeitalters. Das sind doch alles faule Tricks. Ich will nur einen kleinen Garten haben, wenn ich mal alt bin. So. Wenn er Frodo finden wollte, musste er durchs Tor der Festung. Die zwei Wächter, große auf Throne gesetzte Statuen mit seltsam lebendigen Augen, bezwang er mit dem Licht der Fiole. Dann lief er über den Hof zur halboffen stehenden Tür des Turms. Er hörte Schreie und Kampfgeräusche, wollte den Ring schon aufsetzen, bezwang sich aber und hastete weiter. Frodo! Wo seid ihr? Schon war er bis zur obersten Plattform des Turms gekommen. Plötzlich rannte ein kleiner Ork übers Dach. Sein linker Arm hing blutend herunter, der rechte umklammerte ein längliches Bündel. Sah das nicht aus wie Frodos Panzerhemd? Ein zweiter Ork jagte ihn über das ganze Dach, nahm ihm das Bündel ab, fauchte wie ein Tier dabei und rannte damit zur Treppe zurück in den Turm hinein. Was mache ich bloß? Mache ich alles falsch? Er irrte in dem kalten Turm umher, rannte hinauf und hinab, schritt durch Gänge, die plötzlich aufhörten, und lief über Treppen, die nicht weitergingen. Entmutigt setzte er sich auf eine Stufe und murmelte alte, kindliche Weisen aus dem Auenland vor sich hin. Knospen schwillt der Baum, die Finken üben ihren Ton, der Wildbach quillt im Schaum. Gerade wollte er wieder von vorn anfangen, da hörte er eine schwache Stimme. Während Theoden auf beschwerlichen Pfaden durch die Berge zog, ritt die graue Schar Aragorns geschwind durch die Ebene, und so kamen sie am nächsten Tag, als die Dunkelheit einbrach, nach Dunark. Frau Eowyn begrüßte sie und freute sich über ihr Kommen, denn nie hatte sie solche Recken gesehen wie die Dunedain. Aber auf Aragorn ruhten ihre Augen vor allem. Es war sehr freundlich, dass ihr so viele Meilen abseits geritten seid, um Eowyn Botschaft zu bringen. Wahrlich, kein Mann würde eine solche Fahrt als verschwendet ansehen. Aber ich hätte nicht hierher kommen können, wenn mich nicht mein Weg, den ich nehmen muss, nach Dunhark geführt hätte. Dann seid ihr fehlgegangen. Denn aus dem Harktal führt keine Straße nach Osten oder Süden. Ihr müsst den gleichen Weg zurücknehmen, den ihr gekommen seid. Nein, Herrin, ich bin nicht fehlgegangen. Es gibt eine Straße, die aus dem Tal hinausführt. Und die werde ich nehmen. Morgen werde ich auf den Pfaden der Toten reiten. Aber Aragorn, ist es denn euer Auftrag, den Tod zu suchen? Sie werden es nicht dulden, dass die Lebenden dort gehen. Das ist Wahnsinn, Aragorn. Es ist nicht Wahnsinn. Denn ich gehe einen Weg, der mir bestimmt ist. Und jene, die mir folgen, tun es aus freien Stücken. Dann sprachen sie nicht mehr und aßen schweigend. Doch Eowyns Augen ruhten immer noch auf Aragorn. Und die anderen sahen, dass sie große Seelenqualen litt. Aragorn, wenn ihr gehen müsst, dann nehmt mich mit. Herrin. Ich bin es leid, mich in den Bergen zu verstecken. Gefahr und Kampf will ich ins Auge sehen. Eure Pflicht liegt bei eurem Volk, Frau Eowyn. Zu oft habe ich von Pflicht gehört. Aber bin ich nicht aus Eorls Haus? Eine Kriegerin und keine Kinderfrau? Lange genug habe ich den strauchelnden Füßen aufgewartet. Darf ich nicht jetzt mein Leben so verbringen, wie ich es will? Habt ihr nicht die Aufgabe übernommen, das Volk zu führen, bis sein Herr zurückkehrt? Seid ihr nicht dazu auserwählt? Soll ich immer erwählt werden? Soll ich immer zurückgelassen werden, wenn die Reiter aufbrechen? Und mich um das Haus kümmern, während sie Ruhm finden? Und für Nahrung und Betten sorgen, wenn sie zurückkehren? Bald mag eine Zeit kommen, da keiner zurückkehrt. Bei der letzten Verteidigung eurer Heimstätten wird Heldenmut ohne Ruhm nötig sein. Doch werden die Taten nicht weniger heldenhaft sein. Alle eure Worte sollen lediglich besagen, du bist eine Frau und dein Teil ist das Haus. Und wenn die Männer in Kampf und Ehre gefallen sind, dann darfst du im Haus verbrannt werden, denn die Männer brauchen es nicht mehr. Doch ich bin aus Eorls Haus und keine Dienerin. Ich kann reiten und die Klinge führen und ich fürchte weder Schmerz noch Tod. Was fürchtet ihr, Herrin? Einen Käfig. Hinter Gittern zu bleiben, bis Gewohnheit und hohes Alter sich damit abfinden und alle Aussichten, große Taten zu vollbringen, unwiderruflich dahin sind. Und dennoch rietet ihr mir ab, mich auf die Straße zu wagen, die ich gewählt habe, weil sie gefährlich sei. Ich sage euch, bleibt Herrin, denn ihr habt keinen Auftrag im Süden. Als das Tageslicht den Himmel erhellte, machte Aragorn sich gerade bereit zum Aufbruch, als Frau Eowyn noch einmal kam, um ihnen Lebewohl zu sagen. Sie war wie ein Reiter gekleidet und mit einem Schwert gegürtet. In der Hand trug sie einen Becher und sie setzte ihn an die Lippen. Dann gab sie Aragorn den Becher. Lebt wohl! Herrin von Rohan, ich trinke auf das Glück eures Hauses, auf euer und eures Volkes Glück. Aragorn, willst du wirklich gehen? Das will ich, Herrin. Bitte, nimm mich mit in deiner Schar. Nein, Herrin. Diese Bitte könnte ich nicht gewähren ohne die Erlaubnis des Königs. Und vor morgen wird er nicht zurückkehren. Er hob sie auf, küsste ihr die Hand, schwang sich in den Sattel und ritt davon. Er schaute nicht zurück. Und nur diejenigen, die ihn gut kannten und nah bei ihm waren, sahen den Schmerz, den er litt. Eowyn aber stand still wie ein Stein, die Hände an die Seiten gepresst, und schaute ihnen nach, bis sie in den Schatten des Geisterbergs kamen, in dem das Tor der Toten ist. Im hellen Westen blüht. Sam lauschte. Herr Frodo. Die Stimme schien ihm zu antworten. Die Finken üben ihren Ton. Er wird bei. Hey, ist auf den Augen! Werft zu quieken, sonst komme ich auf, aber weil ich kann! Ich werde trotzdem kommen und mir mal angucken, was du vorhast. Leg still und halt die Klappe! Hier hast du eine ganze... Das war zu viel für Sam. Er sprang hoch, rasend vor Wut, sah eine Leiter, kletterte hinauf. Sein Kopf tauchte in der Mitte des Fußbodens auf. Er sah die gespreizten Beine eines Orks und Frodo auf dem Fußboden liegen. Mit einem Schrei war er im Raum, streckte den Ork nieder und beugte sich über seinen Herrn. Herr Frodo, mein lieber Herr Frodo, ich bin gekommen. Ich bin Sam. Träum ich? Nein, nein, du träumst gar nicht. Es ist wirklich so. Ich bin gekommen. Da war ein Ork mit einer Peitsche. Und plötzlich verwandelte der sich in Sam. Dann habe ich gar nicht geträumt. Als ich das Singen von unten hörte. Ja, das war ich. Oh, mein lieber, lieber Sam. Ja, kannst du laufen? Ich kann laufen. Zwei von diesen Ungeheuern haben sich um meine Sachen gestritten. Sie haben mir alles weggenommen, Sam. Alles. Verstehst du? Alles, was ich hatte. Alles. Die Aufgabe ist gescheitert. Nein, nicht alles, Herr. Nein, noch ist die Aufgabe nicht gescheitert. Ich habe ihn genommen, Herr. Verzeiht mir. Jetzt denkt er um meinen Hals. Aber ich nehme an, du musst ihn zurückhaben. Du hast ihn. Du, Sam, du bist wunderbar. Gib ihn her! Gib ihn sofort her! Du kannst ihn nicht behalten! Schon gut, Herr, schon gut! Hier ist er, ja. Ja. Aber du bist jetzt im Lande Mordor. Vergiss das nicht. Wenn du hinauskommst, wirst du den feurigen Berg sehen und alles. Du wirst merken, dass der Ring jetzt sehr gefährlich ist. Wenn es zu mühsam für dich ist, dann könnte ich dir da nicht vielleicht helfen. Nein! Das wirst du nicht, du Dieb! Herr Frodo! Oh, Sam. Sam, was habe ich dann nur gesagt? Was habe ich getan? Verzeih mir. Nach allem, was du für mich getan hast, was hat... Das ist doch nur die Macht des Rings, Herr. Ja, Sam. Ich wünschte, er wäre niemals, niemals gefunden worden. Ich muss die Last zu Ende tragen. Es lässt sich nicht ändern, Sam, du... Du kannst dich nicht zwischen mich und dieses Schicksal stellen. Ja, das ist schon recht, Herr. Aber wir müssen hier raus, sofort. Wir putzen uns am besten auf Mordorart heraus. Orkzeug liegt genug herum. Außerdem habe ich dein Schwert und die Fiole. Mit denen kann uns nichts passieren. Beide setzten sich schwarze Kappen mit Eisenkrempen auf die Köpfe. Auf den Nasenschützern waren die bösen Augen in Rot aufgemalt. Als Orks verkleidet stahlen sie sich aus dem Turm. Die zwei Wächter wurden wieder mit der Fiole bezwungen, die ihrer Kühnheit Ehre erwies und heller strahlte als je zuvor.